Es ist der 5.10.2013. Sitzungsbeginn ist um 20.38 Uhr. Herzlich willkommen zur Landesvorstandssitzung NRW. Anwesend sind, es ist der vierte. Es ist der vierte. Du hast recht. Für die Aufzeichnung, ich korrigiere mich. Es ist der vierte. Es steht falsch da. Genau, danke. Mein Feld, Entschuldigung. Ja. Noch einmal. Anwesende Vorstände sind zurzeit der Christian, der Ballerstedt, Danielsson, Frau Maja und Paki. Entschuldigt abwesend sind Sasa und Carsten. Auf Steffi warten wir noch, die wird nachher noch kommen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Vorstandes fest. Das Protokoll vom letzten Mal ist das nächste. Ich gehe davon aus, ihr habt das alle gelesen. Deswegen machen wir jetzt ganz fix eine Abstimmung dazu. Christian, Yep. ich sag auch ja zu Protokollen. Daniel, Ja. Frau Mayer und Paki. Ja. Hervorragend. Damit ist das Protokoll einstimmig angenommen. So, nachdem jetzt im Protokoll alle Daten repariert sind, kommen wir zu den Tätigkeitsberichten. Paki, du bist eigentlich traditionell Erster. Ich kann gerade nicht, ich habe die Mia auf dem Arm. Ich komm, melde mich gleich wieder. Okay, der Paki meldet sich später aus naheliegenden Gründen. Christian. Ja, ich habe mir Wahlergebnisse aus der Nähe angeguckt, das nochmal so ein bisschen auf Kreisebene mir angesehen, mal ein paar Notizen gemacht. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal dazu kommen, das ausgiebiger zu tun. Ich war auf dem Orga-Stammtisch in Wuppertal, habe geguckt, ob der noch lebt und er lebt tatsächlich noch. Wir waren ungefähr zu zehnt. Wir haben uns getroffen mit denjenigen, die für das Bürokonzept zuständig sind hier im Mambel, haben an der Planung der Evaluation des Satellitenkonzepts gearbeitet. Dann gab es ein Treffen in der Berti zu dem weiteren Vorgehen in Düsseldorf in der Berti. Und dann habe ich noch Gespräche geführt zur Parteienfinanzierung bzw. zum Beitragseinzug. Da ist was ganz Interessantes aufgefallen, dass wir nämlich, dass unser Schiedsgericht bestimmte Dinge gar nicht so richtig annehmen kann, nämlich keine Dinge, die von grundsätzlicher Bedeutung sind, sondern nur dann das machen kann, wenn man selbst beschädigt ist. Deswegen gibt es da unter Umständen jetzt noch einen Satzungsänderungsantrag für die Schiedsgerichtsordnung, den ich schon mal hier geschrieben habe. Und dann hatten wir bei der PIKO noch eine Stellenausschreibung. Da sind einige Bewerbungen reingekommen, die haben wir dann gesichtet. Kurze Frage, ist dann aber zum übernächsten Parteitag, oder? Die Satzungsänderung. Das betrifft die Bundessatzung. Ach, die Bundessatzung, alles klar. Vielen Dank. Als nächstes der liebe Daniel. Nach J, Tagesordnung, Antrag freien Folge, Landesparteitag, fertiggestellt, fertig gemacht, soweit. Dann noch ein bisschen Wiki aufkommen, was da zu tun gäbe, ein bisschen NRW-Webseite aktualisiert, aufgeräumt. Viel Kleinkram im Hintergrund, viele, viele Tickets im Hintergrund und gerade mit dir Daten im Wesentlichen irgendwie prüfen, aktualisieren, glatt ziehen. Ja. Okay, Dankeschön. Steffi und Carsten sind nicht da, dann übernehme ich jetzt. Ich habe einige Gespräche mit dem Fraktionsvorstand geführt. Da ging es darum, dass wir eventuell zukünftig einmal im Monat eine gemeinsame Mampelsitzung von Fraktionsvorstand und Landesvorstand machen, einfach um Abläufe in Basis und Fraktion noch näher zusammenzubringen und damit man auch mal ein bisschen dichter an der Fraktion dran ist. Dann habe ich mit dem Schreibreform zusammen an der Strukturplanung gearbeitet. Kommen wir später noch drauf und wird es am Montag zu dem Thema, wie können wir die Struktur in der Partei verbessern, ohne irgendwie eine ausuferndes Strukturkonstrukt zu haben, wird es am Montag nächste Woche ein Mumble geben um 20 Uhr, wo auch natürlich alle herzlichst zu eingeladen sind. Gleiches zu den Mailinglisten, da wird es am Montag dann auch nochmal zu kommen. Wir haben uns angeguckt, welche Mailinglisten gibt es überhaupt, wie viele davon. Das war natürlich eine, wir haben irgendwie über 140 Mailinglisten in NRW. Dann habe ich die Ausschreibung für den LPT und den TDPA verschickt. Vielen Dank nochmal an die liebe Vako, die mir da geholfen hat. Deplakatiert letztes Wochenende noch. Dann Vorbereitung für die morgige Demo in Mettmann, zu der ich nochmal aufrufen mag. Mettmann gegen rechts oder auch schöner Leben ohne Nazis. Bitte kommt reichlich und in großen Haufen. Das Ganze beginnt um 12 Uhr ab dem S-Bahnhof in Mettmann. Da geht das Ganze los. Also kommt zuhauf und zeigt Flagge gegen den rechten Drecksmüll, der da in Mettmann leider rumläuft. Da habe ich auch meine Rede vorbereitet, weil ich eine der Reden auf der Demo halten werde. Dann bin ich gebeten worden, bei Streitigkeiten in einem KV zu helfen. Da gibt es ein Mitglied, das mit dem KV-Vorstand und einigen Leuten da im Konflikt liegt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen möchte ich hier allerdings weder sagen, in welcher Stadt noch wer das ist. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und wenn das ein bisschen weniger als sonst ist, liegt das darin, dass ich demnächst privat einen Umzug vor der Nase habe und da ein bisschen was machen musste. Deswegen ist es ein bisschen weniger als sonst. Frau Maja. Jo. Genau, also ich habe das mit dem Request-Tracker gemacht. Ich betreue immer noch den Vorstandstracker und schiebe immer fleißig die Tickets hin und her, quäle meine Kollegen damit, dass sie endlich die Umlaufbeschlüsse abstimmen sollen. Diese Woche habe ich dann halt die Sitzung vorbereitet, habe also dann die ganzen Umlaufbeschlüsse veröffentlicht weiter, habe die ganze CTO, die wir heute zusammengeschraubt, das ist eine ganze Menge Arbeit. Ja, dann, ich habe das Regio-Mumble, das ist morgen Abend vorbereitet. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr alle ins Mumble kommt. Ansonsten noch getan. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen über zum Beispiel, wie man Orga-Sachen hübscher machen könnte. Hab beim Pico-Mumble reingehört, weil sich da einige Referenten vorgestellt haben. Sehr interessant übrigens. So, ja, und gestern war ich mal wieder beim Stammtisch, das war ganz schön. Bei mir hier in Gewelsberg. Da habe ich vielen Dank. Ja, genau, egal, ja. Danke, bitte, Dings. Vielen Dank, liebe Maja, für deinen Bericht. Die Sasa ist nicht da. Dementsprechend, ja, die Sasa war auf der bei der Marina in Kassel und ist aber ansonsten nicht da. Kurze Zwischenfrage. Wem schicke ich meinen Tätigkeitsbericht? Den packst du ins... Dir. Oder, ins oder du kannst den... Pad ist zu. Ach so, ich dann kann mich natürlich mir. Anmelden, warte. Du kannst dich anmelden, genau. Oder du schickst es einem von uns, das geht auch. Mir, am besten mir. Weil ich auch das Protokoll veröffentliche nachher. Oder morgen oder so. Ich habe vergessen, dass ich einen Zugang habe. Ich logge mich gerade ein. Gut. Die statistischen Daten sind dem Protokoll zu entnehmen, wo gerade keine Daten drinstehen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Da die liebe Claudia in Urlaub ist, war die Maja so lieb und hat das Protokoll für heute fertig gemacht. Deswegen fehlen so heute die Finanzdaten im Pad. Da bitte ich einfach um Entschuldigung. Das liegt daran, dass die Claudia in Urlaub ist. So, ich habe meinen Tätigkeitsbericht nachgetragen. Kann ja noch ein bisschen erzählen. Ja, meine letzte Woche war natürlich weniger mit Piratenkram gefüllt als die Wochen vorher, ganz klar, keine Frage. Einmal, weil meine kleine Tochter mir ziemlich viel Zeit abverlangt gerade, zum anderen, weil ich gerade den Job gewechselt habe und da Vorstellungsgespräch und auch Annahme erfolgreich bestanden habe. Ich fange am Montag neu an. Dann habe ich im Request-Tracker ziemlich viel von Tickets abgehakt. Ich habe mich um die Bertie gekümmert, ums Vorstandsportal, um die Hauptwebseite, Oben die Pressemappe habe ich ein bisschen mitgemacht. Dann habe ich mich um den LPT in Bottrop ein bisschen mitgekümmert und um den Piratenbus. Und des Weiteren war ich noch in der Causa Stein im Landtag und habe einige Gespräche geführt. Und gestern hatten wir ein Treffen in der Berti bezüglich der zukünftigen Situation und der Anmietung und wie es da jetzt weitergeht. So viel dazu. Vielen Dank. Wir kommen zu den Anträgen. Beginnen mit Anträgen aus dem Request Tracker. Als erstes Ticketnummer 90361, neuer UPI-Ansprechpartner. Antragsteller ist Gabriel Heinzmann, der den Vorstand bittet, einen neuen Ansprechpartner für die UPIs zu benennen. Das müssen wir sowieso tun. Deswegen ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob Gabriel da ist. Ich hatte ja mal eine Mail geschrieben an den Vorstand und ins Ticket reingeschrieben, ich würde das wohl übernehmen, habe nur keine Rückmeldung gekriegt. Also, ja. Also die Maya möchte das machen. Wenn die Maya schon schreibt... Entschuldigung. Dann ich sag nur, dann möge die Maya das tun, aber dasselbe wolltest du ja auch sagen. Das gleiche wollte ich auch sagen und wir müssen da gar nicht drüber abstimmen. Wenn jemand was dagegen hat, möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Dann herzlichen Glückwunsch, Maya, du hast noch eine Mütze auf. Yay! Ja, Mütze sind super. Also wenn du da Vertretung brauchst, ich habe ja auch ein bisschen Kontakt zu denen, sag Bescheid, ne? Ja, ich das Ticket, wo das drin stand, schiebe ich dir sowieso noch rüber, weil da noch was anderes drin steht für dich. Dann haben wir jetzt schon direkt als erstes Ticket Nummer 90550. Antrag auf nicht öffentlichen Teil. Antragsteller ist Maya. Beschreibung. Grund ist personenbezogene Daten. Also es muss über Personen gesprochen werden, weil wir auch OM-Foodzeugs haben und sowas, ne? Richtig, darum ging's mir. Genau. Dann stimmen wir da einmal kurz drüber ab. Christian? Ja, natürlich. Ich bin auch dafür. Daniel? Mhm. Frau Mahal? Ja. Und der Pack? Jo, du drückst irgendwie deine Push-to-Talk-Taste zu kurz, Jens. Da wird mal der letzte Rest abgeschnitten. Okay, dann bemühe ich mich, das länger festzuhalten. Damit ist das einstimmig angenommen. Der nicht öffentliche Teil wird im Anschluss an die öffentliche Sitzung. Satzung, so ein Quatsch, im Anschluss an die öffentliche Sitzung stattfinden. Dann Ticketnummer 90330, Finanzantrag, Spende des Plakates, jetzt Spenden an die Mettmanner. Okay, für den 5.10. in Mettmann stattfindende Demo, für die wir Piraten in Mettmann mit Vorbereitungsbündnis aktiv sind, möchten wir aus der Spende, die Gerion den Piraten in der Stadt Mettmann hat zukommen lassen, einen Teil für eine Aktion im Voraus der Demo verwenden. Heißt, es soll eine Spende umfunktioniert werden. Ich hätte jetzt gerne die Steffi gefragt. Ha, da ist sie. Hallo Steffi. Ich habe nämlich das ist irgendwie voll kompliziert. Ich habe nicht ganz verstanden, um welchen Betrag es da jetzt tatsächlich geht und was wird. Also. Ja, ich kann es kurz erklären. Also deswegen, du weißt es, alles gut. Ja, ich weiß das. Hallo Steffi, bist du da? Hörst du uns? Kannst du ja, sprechen? Hallo zusammen, ich höre euch. Hi. Okay. Entschuldigt die Verspätung, aber wir haben bis 7 Uhr noch gebucht und da mussten die Kinder noch ins Bett, das hat sich etwas gezogen. Passiert, kein Problem. Dann gibt es jetzt auch direkt eine Frage an dich. Und zwar hat Gerion Esser in Mettmann eine Spende abgegeben, für Plakate für die Nazi-Demo, die morgen stattfindet. Die haben sich jetzt dafür entschlossen, das war keine zweckgebundene Spende, ja. Für die Nazi-Demo. Du weißt, was ich meine. haben sich jetzt dazu entschlossen, das für was anderes zu benutzen und wollen das umwidmen und um sicher zu sein, fragen die nochmal nach, ob das in Ordnung ist, Steffi. Nochmal. Also die haben jetzt ein Plakat gespendet für die Anti-Nazi-Demo? Nein, die hatten Spenden gesammelt und wollten davon eigentlich Plakate für die Anti-Nazi-Demo holen. Ja, jetzt haben sie sich aber kurzfristig umentschieden und haben für das Geld, das da gespendet wurde, etwas anderes geholt. Nämlich haben die haben diese Throwy-Aktion gemacht. Also diese Batterien und Lämpchen und was weiß ich was, statt Plakate ist das in der Presse aufgenommen worden. Und nur um sicher zu gehen, es war keine zweckgebundene Spende wohl, der Mailwechsel ist in dem Ticket, nur um sicher zu gehen, fragen sie, ob das okay ist. Einfach, das stimmt nicht ganz. Aber Ria kann ihren Ton nicht einschalten. Dürfen wir das einfach machen? Ria, kannst du einfach Kontakt mit Steffi aufnehmen? Weil wenn du also jetzt von meiner Seite her ist das kein Problem, das können wir so machen. Ria, schreibst du kurz, ob du einfach Kontakt mit der Steffi aufnimmst, bitte. Ich rede morgen mit der Ria und dann kriegen wir das alles hin. Sonst ruft er mich einfach nochmal an, aber das klang erstmal jetzt nicht so verkehrt. Okay, alles klar. Dann würde ich das Ticket auf behandelt setzen und ihr nehmt noch Kontakt auf und kümmert euch. Klingt gut, ja? Alles klar, dann ist dieses Ticket behandelt. Ticket Nummer 90505, Antrag an den LAFO NRW-Räume in Gladbeck. Antragsteller ist Thomas Weyers. Bist du da? Ich weiß, dass er eigentlich in der Nachtschicht ist. Er ist nicht da. Ich lese kurz vor, was da steht. Dem Piratenstammtisch Gladbeck im VKV Recklinghausen wurde durch ein Mitglied, eigentlich dürfen Namen da nicht drinstehen, übrigens in der Gladbecker Innenstadt im Gebäude Bachstraße 12 angeboten, 40 Quadratmeter in zwei Räume aufgeteilt, kostenfrei nutzen zu können. Die Räume sind gut nutzbar. Damit dies nicht als verdeckte Parteienfinanzierung läuft, bedarf es einer spendentechnischen Würdigung. Die bisher veranschlagte Miete, die von der Piratenpartei nicht geleistet werden muss, beträgt 350 Euro. Steffi, kann man eine Aufwandsverzichtspende über Miete machen? Ja, kann man. Gut, dann können wir das doch so abstimmen, oder? Ja, also ich hatte da auch im Vorhinein schon, hatte er mich gefragt, wie er das am klügsten anstellen solle und das ist eigentlich so, wie wir das besprochen haben. Okay, dann stimmen wir dazu ab. Christian. Ja, bitte. Ich bin auch dafür, sehr gerne sogar. Daniel. Ja, Tag ist vorbei. Schreibi hat schon entschieden. Boah, Schreibi hat den Zeitreisenantrag eigenständig durchgesetzt. Frau Maja, Daniel, Paki und Steffi. Jo. Dafür. Jo. Alle sind dafür einstimmig angenommen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 90319. Antrag auf Beauftragung zur Durchführung einer Veranstaltung von Piotr Popolski. Unterstützer sind auch da. Ist jemand der Antragsteller anwesend? Das ist nicht der Fall. Ich hätte da nämlich Fragen zu. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, warum zur Hölle soll, da das in Grevenbruch ist, dass, ob das eine VKV-Antrag ist, aber es ist da, geht um Mittel des LVs, wird gesagt, Steffi, weißt du mehr? Nein, ich weiß da auch nicht mehr. Ich guck gerade nochmal drüber. Vor allem würde mich interessieren, ob das Geld schon eingegangen ist, weil das ja eine zweckgebundene Spende ist. Genau, es sollen 800 Euro gespendet werden, die Kosten betragen 800 Euro. Magst du, ich weiß, ich sag schon wieder, oder soll ich Kontakt mit dem Piotr aufnehmen, dass sie bitte vorher, bevor wir den Antrag abstimmen, das zweckgebunden spenden sollen? Ja, wenn du das machst, dass das zweckgebunden gespendet werden soll, ist das super. Ich guck grad mal, ob in den letzten Tagen da irgendwas eingegangen ist. Ich red mit dem Piotr morgen mal und frag ihn dann noch. Und danach können wir das ja im Umlauf abstimmen. Ja, finde ich gut. Also eingegangen ist in den letzten 5 Tagen, 6, 7 Tagen auf jeden Fall nichts, nein. Okay, dann möchte ich das in den Umlauf vertagen. Sei denn, der kommt gleich noch. Aber können wir machen, ja. Ich spreche das jetzt trotzdem an. Warum beauftragen und warum LV? Das ist Blödsinn an der Stelle. Und warum diskutieren wir jetzt einen Antrag, wo der Antragsteller nicht da ist? Lassen wir doch warten, ob er kommt. Richtig. Wir kriegen keine Antworten darauf, weil auch die Unterstützer nicht da sind. Ich rede mit dem Piotr nochmal, lass mir das erklären. Dann schreibe ich was dazu und dann entweder er kommt heute noch oder wir machen das die Tage im Umlauf. Gut. Kommen wir zum nächsten Antrag. 90673. Antragsteller ist Uwe Stein, Reservelisten Regionalräte. Der Uwe ist aber da, den habe ich eben gesehen. Ja, schönen guten Abend. Könnt ihr mich verstehen? Ganz hervorragend. Ja. Super. Jetzt habe ich leider festgestellt, dass der Antrag, so wie er hier drin ist, nicht vollständig gecopy-pastet wurde. Ich würde euch... Ich guck noch mal. Ja, kein Problem, die Zeile 318 mit dem zu ersetzen, was ich ins Pad schreibe. Ich lese mal eben selber vor. Es geht um die Reservelisten Regionalräte. Der Vorstand möge die Aufstellung von Reservelisten für die Regionalräte zur Kommunalwahl NRW 2014 planen, organisieren und sicherstellen. Das heißt, da geht es um die Bezirke, die Regierungsbezirke in NRW. Bei der Kommunalwahl 2014 werden gemäß Landesplanungsgesetz LG auch die Regionalräte in den Regierungsbezirken Nordrhein-Westfalens besetzt. Dabei wird ein Teil der Mitglieder von den Landesparteien über Reservelisten in den Regionalrat entsandt. Der Vorstand möge die Aufstellung der Reservelisten planorganisieren und sicherstellen, dass die Piraten gesetzeskonform berücksichtigt werden können. Ich habe mal das Gesetz verlinkt und zwei Beispiele dieser Regionalräte für die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf mit reingesetzt. Ich bin selber nicht so tief drin, dass ich das jetzt weiß, wie es alles geht. Aber mir ist es halt aufgefallen und ich hatte mal rumgefragt. Bisher war das, glaube ich, noch nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls muss man das ja vielleicht auch auf Aufstellungsversammlungen machen, wenn wir da nicht einfach so irgendwelche Listen bestimmen wollen. Insofern ist es die Bitte, dass sich der Vorstand damit drum kümmert. Okay, danke. Der Frank weiß doch da, der Frank Renner weiß doch da mit Sicherheit mehr, oder? Ja, ich habe ihn auch gefragt. Er hatte sich da auch ein paar Sachen angeguckt. Man kann es natürlich auch aus den Bezirksverbänden heraus machen. Wir haben aber ja keine Bezirksverbände. Insofern, wen ihr jetzt quasi dann einbindet und das vielleicht weiter delegiert, weitergebt, vielleicht gibt es auch Leute, die sich mit den Kommunalpolitik-Sachen schon noch deutlich mehr beschäftigt haben. Mir ist es nur wichtig, nicht, dass wir dann dastehen irgendwie und plötzlich solche Listen nicht haben, aber eigentlich den Anspruch hätten auf Plätze in den Räten. Okay, danke. Die Niki ist nochmal nach oben gesprungen. Ja, ich weiß, der Thomas Hegenbart aus Köln hat sich damit schon beschäftigt, auf jeden Fall. Und hat da auch schon was geplant. Also wenn ihr euch damit irgendwie auseinandersetzt, solltet ihr mit ihm vielleicht mal sprechen. Super, danke für den Hinweis. Dann machen wir das. Sind noch Fragen zu dem Antrag? Von mir eigentlich nur eine Anmerkung, weil ich da auch kurz mit Frank heute drüber gesprochen habe. Der war ja hier und wir haben ein bisschen was gebucht. Also ich sehe das ähnlich wie der Uwe, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist. Und ich glaube nicht, dass das alle KVs und virtuellen KVs auf dem Schirm haben, sodass wir da schon federführend die unterstützen sollten. Ja, das erscheint mir schon beim ersten Durchlesen so. Dann lass uns doch drüber abstimmen, es sei denn, es sind noch weitere Fragen dazu. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich fange diesmal von unten an. Steffi. Auf jeden Fall dafür. Paki. Ja, ich bin auch dafür. Frau Maja. Ja. Dann. Ja. Ich bin auch dafür. Und der Christian. Ich auch. Jetzt kommt die große Frage, wer macht's? Genau. Ja, mach ich. Ich helfe dir, Christian. Danke. Können ja mal auch ein bisschen rumtelefonieren und so Scherze. Ich danke euch. Finde ich super. Dann danke an die Antragsteller, dass sie das auf dem Schirm haben. Wir kommen zu Ticketnummer, schön, jetzt freue ich mich. Ticketnummer 90438, Antrag auf Feststellung von Inaktivität einiger Organisationseinheiten. D. Dieser Antrag hat ja ein bisschen für Wirbel gesorgt in den letzten Tagen. In Absatz 1, Paragraph 1, Absatz 1 unserer Satzung sind die unterschiedlichen Formen von Organisationseinheiten festgehalten. Darüber hinaus ist festgehalten, wann eine Organisationseinheit inaktiv ist und dass inaktive Organisationseinheiten aufgelöst werden müssen. Das haben wir uns mal angeschaut und sind der Meinung, dass wir jetzt mal gucken sollten, um der Satzung gerecht zu werden und um mal eine Bestandsaufnahme zu haben, zu prüfen, welche von diesen Organisationseinheiten sind jetzt gerade inaktiv. Mir ist es ganz wichtig, das sage ich vorneweg, wir unterstellen keinem AK, weder thematisch noch kommunal oder wie auch immer, dass diese AKs inaktiv sind. Allerdings lässt uns die Satzung nur Inaktivität feststellen und keine Aktivität. Und deswegen diese Formulierung. Das ist ganz wichtig. Also fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Der Antrag ist einfach nach Satzung. Der Nixus ist schon nach oben gesprungen und möchte etwas dazu sagen. Wenn der Nixus nicht durch einen Körperfresser-Alien entsetzt worden ist, stimmt was mit seinem Mikro nicht. Sprich, wir haben dich nicht verstanden. Ja, nur Rauschen, Christopher. Man hört dich echt gar nicht. Immer noch nicht. Dann mache ich mal weiter. Es geht uns darum zu schauen, was von den Organisationseinheiten, die wir haben, also AKs, AGs, PGs und Crews, ist eigentlich wirklich noch in Benutzung, wo sind die Leute noch aktiv, wo sind sie nicht aktiv, nach welchen Strukturen funktionieren diese Einheiten und so weiter, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Am Montag in der PolGF-Sprechstunde soll dann das Ganze auch nochmal diskutiert werden. Natürlich soll das Ganze auch eine Vorbereitung auf eine mögliche Strukturdebatte sein, weil wir der Meinung sind, dass ein transparentes und nachvollziehbares Arbeiten nur dann möglich ist, wenn man auch weiß, wie die Leute arbeiten. Sonst ist es völlig undurchschaubar und man hat keine Ahnung, was die Leute machen. Und das ist ja auch eines der Probleme, die wir haben. Ich hätte jetzt gerne, wir wollen weder AKs schließen, die aktiv sind, noch unter unsere Knute zwingen. Das ist totaler Humbug. Markus. Ja, ich kann euer Ansinnen ja nachvollziehen. Für mich stellt sich aber noch dann die Frage, wenn ihr die Inaktivität feststellt, was macht ihr dann? Weil theoretisch, wenn ihr quasi die Organisationseinheit auflöst, nur weil der Tätigkeitsbericht nicht vorliegt oder die entsprechenden Protokolle, dann würde das ja quasi wieder ein Aufwand für alle entsprechenden Organisationseinheiten, die doch aktiv sind, auch ohne Tätigkeitsbericht und Protokolle, dazu führen, dass sie sich halt wieder neu gründen müssten. Darüber hinaus ist die Frage, wer liest die Protokolle? Macht die Satzung in dieser Form überhaupt Sinn? Wer liest die Tätigkeitsberichte? Und ja, das ist einfach meine Frage. Ja, Christian. Wir setzen die Satzung um. Das steht so drin. Also man kann jetzt fragen, wie geschickt es ist, das jetzt zu diesem Zeitpunkt zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den letzten Wochen und Monaten die meisten, die in diesen Arbeitsgruppen, so sie denn tatsächlich aktiv sind, vielleicht etwas anderes zu tun hatten. Ich finde, das sollte man auch würdigen. Ich finde es ganz gut, wenn wir die Entscheidung darüber um eine Woche vertagen würden. um jetzt nochmal eine letzte Gelegenheit zu geben. Ich weiß, dass das schon rumgegangen ist, aber wir haben noch nicht so darüber gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir also noch eine Woche Frist verlängern würden und das einfach nochmal um eine Woche schieben. So, ich wollte auch noch was Gerste sagen. Wir müssen, glaube ich, gar nicht über Fristen oder irgendwas anderes reden. Erstmal die Bestandsaufnahme selber zu machen, wird schon seine Zeit in Anspruch nehmen. Zweitens, denke ich, wir machen das eh wie bisher. Die Dinger werden halt erstmal rein formell auf inaktiv gesetzt. Da wird nichts gelöscht, da wird nichts aufgelöst oder irgendwas. Also wenn der Bedarf ist, können die sofort weiterarbeiten, wenn man dazu kommt. Und der schöne Effekt ist einfach, wir können euch die tatsächlich erstmal aktiv sind, wirklich mal wieder sinnvoll bündeln oder mal sinnvoll wieder auf der Webseite oder auf dem Portal verlegen, weil das halt einfach wirklich nötig ist, da halt mal ein bisschen aufzuräumen und aufzuarbeiten. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass wir das unnötig allen schwer machen, wenn da was auflösen, ist das halt Quatsch. Müssen wir aktiv beschließen, warum sollten wir das tun? Inaktiv setzen reicht und ja. Naja gut, wenn wir nach Satzung handeln, dann müssten wir auflösen. So. Aber die Bestandsaufnahme dauert Zeit und im Rahmen dieser Bestandsaufnahme nimmt man ja auch Kontakt mit den Organisationseinheiten auf. Und wenn da irgendwas fehlt, dann kann ja alles Mögliche nachgereicht werden. Also die Forderung nach Satzung ist übrigens schlicht, 4-mal pro Jahr einen Bericht abzugeben. Alle 3 Monate. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass jede Woche ein 18 Seiten langes Protokoll geschickt werden muss, sondern alle 3 Monate ein Quartalsbericht. Man kann da reinschreiben. Ach Mann. Ja. Lass mal das. Nee, Frau Mann. Ja, also ich hätte jetzt, also Christian hat ja gesagt, wir sollen das vertagen. Letztendlich, wir wollen die ja heute nicht auflösen oder inaktiv sitzen, weil im Moment ist ja noch nicht klar, wer davon jetzt inaktiv ist und wer nicht. Und außerdem, so ein Tätigkeitsbericht kann ja auch heißen, sorry, wir hatten in den letzten 3 Monaten keine Zeit, uns zu treffen, wir wollen uns aber wieder treffen. Gehe ich mal von aus, ne? Also, das hat ja alles Spielraum. Ja, richtig. Und wenn ich Jens das richtig verstanden habe, es geht ja eher darum, bei dem Antrag so einfach mal offen zu legen oder darzustellen, was wir jetzt so in nächster Zeit vorhaben, ein bisschen. Ganz genau. Damit man auch mal weiß, wenn man irgendwie Interesse hat, irgendwo mitzuarbeiten, so die Leute treffen sich ja auch noch. So, ne? Ist ja auch sinnvoll. Wir haben viel Gesprächsbedarf. Darf ich mal kurz? Ja, natürlich, dein Antrag. Also, erstens ist mir vollkommen wurscht, ob irgendein AK ein Protokoll schreibt oder nicht. Wenn der aktiv ist, ist der aktiv. So. Dann kann der Landesvorstand immer noch sagen, wir haben keine Protokolle, wir haben keine Quartalsberichte, aber er ist nicht inaktiv. Die Möglichkeit ist immer da. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich will niemandem vors Schienenbein treten, nur weil keine Protokolle da sind oder keine Berichte. Ich möchte schlichtweg die Karteileichen daraus haben, um zu wissen, wenn wir aufräumen und strukturieren, was wir aufräumen und strukturieren müssen. Das Zweite. Und das Dritte ist, der Herr annimmt in rosa im Protokoll. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, nicht die des LAV oder sonst was. Aber ich halte Arbeitskreise, die nicht unter dem Landesverband laufen und die ihr eigenes Süppchen kochen, für separatistischen Blödsinn. Fertig. Okay, danke. Der faire Pirat war als erstes nach oben gesprungen, danach Solzgen, dann Bertrand. Da wir ja die glückliche Situation haben, dass es tatsächlich Beitritte gibt bei der Piratenpartei, also neue Piraten dazukommen, halte ich es auch für absolut sinnvoll, dass die AKs entsprechende Protokolle anfertigen. Die müssen ja nicht episch sein, sondern dass man eben sich ein bisschen einlesen kann, wenn man Interesse an bestimmten Themen hat. Und ich habe das zum Teil bei Themen, aber auch bei entsprechenden Stammtischen gemacht, auch gerade jetzt bei der Piratenbus-Tour. Und es hat mir immer sehr gut gefallen, wenn ich darüber in sehr kurzer Zeit mir einen Überblick verschaffen konnte, was dort passiert und wer sich um was kümmert oder was immer da an Themen ist. Deswegen halte ich das für absolut notwendig und wünschenswert, das zu tun. Und wenn diese ganze Aktion bewirkt, dass eben in mehr AKs, die irgendwas machen, auch wieder Protokolle geschrieben werden, dann haben wir auch schon einiges erreicht. Danke, Harald Solzgen. Ist als nächstes dran. Bist noch auf stumm gestellt, Solzgen. Thanks. Sorry. Mach doch nicht. Ich habe eine Anmerkung einfach für sämtliche Beteiligten, als euch, die es durchgucken müssen, als auch als für die, die es schreiben müssen und wir gerade bei Struktur sind. Vielleicht wäre so eine Vorlage ganz gut, wo einfach so ein paar, es muss ja nicht ein großes Ding sein, aber wo so ein paar Eckdaten, die jetzt hier auch schon mehrfach genannt wurden, denkt euch was aus, wer ist aktiv, wie viele, was treibt ihr so, was sind derzeitig bearbeitete Inhalte, was sind die Zielsetzungen in der nächsten Zeit oder so, dass man da eine Art Vorlage schafft, weil ich glaube, dass es die Bereitschaft, solch ein Ding zu schreiben, erhöhen würde, weil man dann eine Grundlage hat, an der man sich langhangeln kann, und für euch ist das Durchgucken dann halt auch einfacher. Okay, kann ich dir auch sagen, hatten wir schon vor, so eine Art Quartalsprotokollvorlage nach draußen zu geben, damit es einfacher wird und die auch ähnlich aussehen. Für die meisten haben wir ja eigentlich ohnehin schon Vorlagen, die müssen mal sinnvoll, so dass es auch jeder findet oder mal ein bisschen aufgearbeitet werden, aber ist halt genauso Teil des Prozesses. Bertram. Ich frage mich, wie soll denn das geschehen? Wie will man denn herausfinden, welche von den Dingern inaktiv sind? Nee, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man nimmt zu den ganzen Organisationseinheiten Kontakt auf, guckt, ob die das Kriterium inaktiv laut Satzung erfüllen, und dann sehen wir, was passiert. Ja, man kann das auch über ein Webformular machen, Fullerin, natürlich. Also es ist viel Arbeit, es ist Fleißarbeit, man muss mit wahnsinnig vielen Leuten Kontakt aufnehmen, aber letzten Endes ist das keine Hexerei, es ist nur Beinarbeit. Dann mache ich schon mal als Anmerkung, dass sich einige geweigert haben, einen Quartalsbericht zu schreiben und das auch nicht machen wollen, dass man das vielleicht entschärft. Ich sehe da keinen Sinn drin, einen Quartalsbericht zu schreiben, obwohl ich jetzt auch zu den Leuten gehöre, die sowas machen, um die Form zu wahren, aber ich kann auch verstehen, dass Leute das nicht möchten. Ich muss da ganz klar sagen, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, wenn Leute das nicht möchten. Wir erwarten, dass Politik nachvollziehbar und offen für alle ist. Und von Zeit zu Zeit einfach mal zu sagen, was man so tut, erfüllt einfach unsere eigenen Ansprüche. Und alle 3 Monate eine halbe Seite abzuschicken, hat nichts mit Kontrolle zu tun oder sonst was, dass wir uns zeigen lassen wollen, was die Leute machen. Ganz ehrlich, ich kenne mich mit den ganzen, mit vielen von den Themen dann auch nicht so aus. Mir geht's nicht darum, die Leute zu kontrollieren. Mir geht's bloß darum, wenn jemand Interesse hat an Kommunalpolitik in Erkenschwick, dass er dann sieht, was machen die Piraten in Erkenschwick. Das ist einfach unser eigener Anspruch an Politik, und den wollen wir mit Quartalsprotokollen umsetzen. Und wer sich da weigert, handelt nachhaltig gegen die Satzung, sage ich mal so. Ja, aber du hast verstanden, dass ich gesagt habe, Quartalsbericht. Ich habe nichts von Protokollen gesagt. Ich habe keinen gehört, der sich geweigert hat, Protokolle zu schreiben. Dann darf ich mal kurz, dann möchte ich was dazu anmerken. Ja, klar. Ups, wie ich das Protokoll mit meiner Push-to-Talk-Taste vollschmiere. Wenn sich herausstellen sollte, dass ganz viele Leute sagen, hör mal, wir schreiben Protokolle, warum soll ich auch noch einen Quartalsbericht schreiben? Ist das ja genau der Ansatzpunkt, wo wir sagen können, okay, irgendwie 60-70% aller Leute sagen, ich habe keinen Bock auf diesen blöden Quartalsbericht, weil ich schreibe jedes Treffen ein Protokoll. Dann kann man sagen, gut, dann nehmen wir den Mist raus aus der Satzung, weil die Leute wollen das. Wenn sich das dann schon abzeichnet, ist so ein Antrag auf dem LPT einfach ein Proforma-Ding, die Leute freuen sich, wir haben die Transparenz trotzdem und alle anderen haben weniger Arbeit. Ja, nichts anderes wollte ich sagen. Ja, klar, letzten Endes kann die Satzung immer geändert werden, mit 2/3. Captain Leto ist die nächste. Ja, es wurde ja schon ein paar Mal gesagt, dass jetzt nicht, dass ihr nicht vorhabt, alles aufzulösen und so weiter. Aber wenn ihr den Antrag jetzt annehmt, würdet ihr doch nach A jetzt, also in 362, schon Inaktivität für die gesamte Liste da feststellen und sie auflösen, außer ihr streicht die jetzt noch vorher aus. Nee, Inaktivität feststellen heißt, wir werden beauftragt, das festzustellen, ob das so ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit einem Beschluss heute feststellen, dass all die inaktiv sind. Das sagt dieser Beschluss nicht. Soll ich auch nochmal? Ja, klar. Ich werde das Ding nicht mal annehmen, weil wir das einfach tun müssen. Ja, sicher müssen wir das tun. Also es ist eigentlich, im Grunde ist es vollkommen egal, ob wir jetzt hier irgendwas beschließen oder nicht beschließen oder wie auch immer. Das ist einfach nur, das ist Teil der Aufgabe, die halt die laut Satzung einfach auf uns zukommt, die getan werden muss. Ja. Es gibt wie gesagt, ich sag's nochmal, am Montag werden wir nochmal darüber diskutieren auch. Hochsprit. Auch du bist noch stumm. Ja, ich bin gerade über Handy drin, deswegen musste ich zwischendurch ausmachen. Ich muss selber sagen, mir ist das mit dem Tätigkeitsbericht als Koordinator auch mal völlig durchgegangen bis jetzt. Finde es aber trotzdem sinnvoll, weil ich durchaus auch zwischen den einzelnen Sitzungen mal angesprochen wurde, einzelne Sachen zu machen, auch von außerhalb der Partei, und ich halte es einfach auch für ein Transparenzmittel. Und wenn halt da nichts passiert ist, dann kann man da auch mal reinschreiben, in den Protokollen zu finden. Ich meine, WTF, da müssen ja nur zwei Sätze drinstehen im Zweifelsfall. Ganz genau so sieht das aus. Dankeschön. So, ich mache mich mal wieder stumm und gehe runter. Alles klar. Und der Alex. Jo, Jens, ich kenne dieses Projekt auch, also ich hatte das Vergnügen auch, das mal festzustellen. Es war ziemlich schwierig. Was ich hier in dem Antrag sehe, ist, dass ihr euch, denke ich mal, ausschließlich auf Daten vom Wiki beruft. Die Satzung sieht allerdings auch neben dem Auflösen die Gründung vor. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, man mag mich da auch korrigieren, muss die Gründung dem Vorstand angezeigt werden. Habt ihr da eine Liste von Gründungen? Weil wenn das eine Wiki-Seite dazu gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass der Gründungsprozess ordentlich abgelaufen ist mit Meldungen beim Vorstand, hier wir existieren. Nee, dazu gibt es keine Liste. Die meisten AKs sind auch deutlich älter als ein oder zwei Jahre. Die gibt es ja zum Teil schon seit vielen Jahren. Und diese alten Listen sind meines Wissens nach nicht vorhanden. Okay. Also, aber das müsstest du eigentlich besser wissen als ich, oder? Ja, ja. Werde auch am Montag mal in deine Sitzung kommen. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere helfen, weil ich mich ja halt auch damit beschäftigt habe im Rahmen meiner Vorstandsarbeit. Und vielleicht können wir da halt zusammen was hinbekommen. Ja, sehr gerne. Gut. Sind noch Fragen zu dem Antrag? Darf ich schon für meine Crews sagen, dass sie aktiv sind? Nein. Mach den Montag. Das ist der Punkt. Nachdem dieser Antrag öffentlich war, haben schon ganz viele gesagt, wir sind übrigens aktiv. Das ist totaler Quatsch, wenn jetzt auf Zuruf irgendwie die Leute sagen, sie sind aktiv. Ja, das ist Quatsch. Wir werden, also das Team, das das dann bearbeitet, wird auf die Organisationseinheiten zukommen und ganz geordnet mit einer Tabelle nachfragen, aktiv oder nicht. Und dann kommt da ein aktiv oder nicht aktiv Stempel dran und dann ist gut. Aber das jetzt hier zuzurufen, bringt gar nichts. Ich möchte übrigens, wenn schon nicht im Protokoll, dann wenigstens für den Ton mich beim Cowboy im Bottrop entschuldigen, der schon einen Herzinfarkt gekriegt hat und mit Austritt gedroht hat. Das war nicht böse gemeint. So, bevor wir hier diesen Antrag abstimmen, noch eine kurze Meldung. Piotr Popolski hat sich gemeldet und sagt, Vertagung in den Umlauf ist in Ordnung und wir nehmen Kontakt zueinander auf. Wegen der Veranstaltungsbeauftragung. Nur, dass ihr wisst, dass da eine Rückmeldung ist. Er wird aber heute nicht mehr reinkommen. Dann stimmen wir den Antrag einmal durch, auch wenn das nur pro forma ist. Steffi. Ja. Paki. Jo. Frau May. Haut rein. Daniel. Ich habe gesagt, ich stimme nicht ab. Keine Stimmabgabe. Ich sag ja. Und der Christian? Auch. Christian sagt ja, damit einstimmig angenommen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Antragsteller sind Ballerstedt und Paki. Antrag Satellitenbüros. Noch so ein Ding zum Aufräumen. Und zwar geht es darum, dass wir eine Evaluation der Satellitenbüros möchten. In dieser Evaluation soll unter anderem abgefragt werden, Standort aller Büros, bisherige Kosten, technische Ausstattung, Öffnungszeiten, Besetzung der Büros, Besucherzahlen, welche Aktivitäten haben bereits in den Büros stattgefunden, welche Aktivitäten sollen noch in den Büros stattfinden und das Verhältnis in den Satellitenbüros von LV-Arbeit zu KV-Arbeit, weil die Satellitenbüros ja eigentlich Landesbüros sind. Die gewonnenen Informationen sind in einem öffentlich einsehbaren Wiki bis zum 30.10. zu veröffentlichen. Außerdem ist ein Berichtswesen zu initiieren mit Quartalsberichten, die die oben genannten Punkte abdecken. Ein Durchführungsbeauftragter ist auszusprechen. Sind Fragen zu dem Antrag? Ich möchte bitten, den Antrag anzunehmen. Ansonsten müssten wir nämlich die entsprechenden E-Mails wieder zurückholen, die schon in die Satellitenbüros rausgegangen sind. Der Bertram möchte was sagen. Ja, wir haben die Fragen schon weitergegeben an die Betreiber. Das sind ja jetzt auch nicht so viele. Und wir gucken mal, dass wir halt eben die Mitte des Monats schon zurückbekommen, damit man die auch noch auswerten kann. Prima, ich mag vorauseilenden Gehorsam. Sehr schön. Insbesondere dir, Bertram, dafür vielen lieben Dank. Ja, danke euch, dass ihr damit schon angefangen habt. Dann können wir den Antrag ja schon mal abstimmen. Halt, es soll ja noch ein Durchführungsbeauftragter ernannt werden. Den würde ich gerne noch mit in den Antrag reinnehmen. Dürfen wir da Christian und Bertram reinschreiben? Von meiner Seite aus schon. Ja. Ja. Alles klar. Dann stimmen wir den Antrag jetzt ab. Steffi? Ja, ich bin dafür. Paki? Jo. Frau Mai? Jo. Da. Mhm. Ich bin auch dafür. Und der Christian? Ja. Alles klar. Damit ist der Antrag angenommen. Der nächste. Boah, heute sind echt Aufräumanträge dran. Ein Antrag von Fulleren. Antrag Zahlungserinnerung und Aktivitätsumfrage. Ticketnummer 90692. Fulleren, du hast das Wort. Hallo. Uns stehen laut dem Wiki ungefähr nur 12.000 zahlende Mitglieder gegenüber 32.000 angeblichen Mitgliedern gegenüber. Dadurch entgeht uns beim Beitragssatz von knapp 50 Euro eine knappe Million an Einnahmen und eine weitere Million, die wir nicht aus der Parteienfinanzierung kriegen. Ich kann verstehen, dass es Probleme gibt, weil die Buchungen im Moment ein bisschen hinterherhinken. Aber für Nordrhein-Westfalen sind das ausstehende Beiträge von irgendwas zwischen 42.000 bei Sozialtarif und 170.000 beim vollen Mitgliedsbeitrag, die verloren gehen. Und ich finde, da müssten wir dieses Jahr noch was tun, denn das Geld wirkt sich ja sozusagen erst in 2 Jahren aus und wir verschleppen das Problem dadurch immer weiter in die Zukunft. Falls es nicht möglich sein sollte, gezielt Leute an die Zahlung zu erinnern, würde ich hilfsweise auch akzeptieren, dass alle Mitglieder angeschrieben werden mit der höflichen Bitte, doch mal ihren Zahlungsstatus zu überprüfen und gegebenenfalls den Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Im zweiten Teil geht es darum, die anstehende Kommunalwahl. Werden wir so bestimmt so 10.000 Kandidaten für Stimmbezirke brauchen. Auch dafür wäre es notwendig zu wissen, wie viele Piraten, die aktiv sind, wir in Nordrhein-Westfalen wir eigentlich haben. Danke, Fullerin. Ich würde das Wort an die Steffi übergeben. Ja, also ein Zahlungserinnerungswesen ist natürlich von uns geplant. Wir rücken dem Ganzen immer näher. Von der Buchhaltung sind wir da recht gut in Time, was auch die Ringe anbelangt. Wir brauchen nur noch die Daten, da warten wir schon eine Weile drauf, der Verwaltung, damit wir auch das mit den Vorjahren entsprechend abgleichen können, beziehungsweise das verknüpfen mit den Adressdaten und E-Mail-Daten, sodass man da auch ein Zahlungserinnerungswesen starten kann. Genau. Hast du eine Abschätzung, wann? Nein, weil das liegt nicht in meinem Ermessen. Nur by the way, Zahlungserinnerung versuche ich zu schreiben, rauszuschicken, seit ich zum ersten Mal zur Schatzmeisterin gewählt wurde. Okay, dann sollten wir das wohl schaffen. Dann treten wir unserer Verwaltung auf die Füße, dass wir Kontaktdaten bekommen. Ich bin dafür, dass wir einen Antrag stellen, um zu fragen, ob die Verwaltung aktiv oder inaktiv ist. Tickets mit der Bitte um diese Daten. Die habe ich auch an den Carsten weitergeleitet. Also das liegt bei ihm. Daniel. Bin ich zu hören oder nicht? Ja, jetzt schon. Okay, was ein Scheiß hier. Ja, ich wollte nur anfügen, haben wir ja eh schon mal drüber gesprochen, dass wir es auf jeden Fall machen, eine E-Mail zur Erinnerung rauszuschicken. Ich bin auch gerade im Zuge dessen ein bisschen mit in die Verwaltung eingestiegen, da bleibt sich dabei, die ganzen E-Mail-Adressen und unsere Mitglieder glatt zu ziehen und sowas. Der Prozess wird wohl noch, das wird vielleicht noch ein, zwei Wochen dauern. Und wenn du als Schatzmeisterei dann ungefähr sagen kann, so dass das mit den, also dass wir jetzt nicht die unnötigen Leute anschreiben, die ja noch bezahlt haben, können wir das dann kurzfristig machen. Okay. Ja, das klingt auch gut. Alex ist noch nach oben gesprungen, weil er was zu sagen würde. Jo, danke. Einer der Punkte ist ja auch, die Beiträge zu erhöhen. Also ich habe halt mal nachgeschaut und 900 Mitglieder in etwa haben eine Einzugsermächtigung gegeben, aber bei denen ist halt nichts abgebucht worden. Das sind halt diese Mitglieder, die ihren Erstbeitrag nicht geleistet haben. Könnte Steffi vielleicht mal prüfen, ob man nicht bei denen einfach jetzt einziehen kann, oder ob es wirklich eine Erstbarzahlung oder Überweisung bedarf. Weil dann könnte man ja auch schon eine ganze Menge Mitglieder abdecken darüber. Ja, können wir durchaus. Also es ist nicht zwingend vorgeschrieben, dass wir auf die Erstüberweisung warten müssen. Das ist eine Regelung, die die Verwaltung irgendwann mal vor meiner Zeit noch eingeführt hat. Sobald ich jetzt die Daten in Sage habe, also so für euch, ich habe letzte Woche die Kontodaten bekommen, aller unserer Mitglieder. Die hat Jörg mir auf unserem Bunker gespeichert. Ich habe die an den Bund weitergeleitet. Die importieren mir das Ganze nun in Sage. Und sobald die drin sind, kann ich, und ich dann natürlich auch alles verbucht habe, kann ich für alle noch offenen, auch für 2013 unter Umständen noch Lastschriften ziehen. Ja, cool. Ist aber die Frage, wie wir das zeitlich hinkriegen. Aber es ist möglich, ja. Sind noch Fragen zu dem Antrag? Im Chat steht noch eine, nämlich was ist mit den Mitgliedern, die an den Bund überweisen? Ja, die werden ja direkt vom Bund auch verbucht. Die stehen ja als Zahler im System. Ich hätte noch eine Dinge im Antrag. Können wir das mit der Umfrage splitten zur Kommunalität? Ich muss noch eben was zum Thema sagen. Zu den Mitgliedern, die an den Bund überweisen. Die möchte ich bitten, zu LPTs bitte Kontoauszüge mitzubringen, weil das, was an den Bund überwiesen ist, zwar in unserem Sage drin ist, aber dann dadurch, dass es diesen Weg eben geht, erstmal noch nicht im Verwaltungsportal ist. Und unsere Akkreditierung über das Verwaltungsportal läuft. Okay, danke für den Hinweis. Warum möchtest du die Umfrage getrennt davon haben? Daniel? Ich habe ein bisschen den Gedanken, dass ich die Angeschriebenen dann, wenn sie reagieren sollten, wie auch immer, eher auf Letzteres fokussieren. Und wenn wir schon eine Zahlungserinnerung machen, hätte ich, weiß ich nicht, entweder als richtig gebündelte informell oder halt wirklich gesondert explizit zu dem Zweck. Ich habe gedacht, wenn man Ersatz die Idee. Lass doch antworten. Entschuldigung, sag ich ja. Ich habe gedacht, wenn man ersatzweise, weil man nicht gezielt erinnern kann, sowieso alles schreibt, könnte man das mit der Aktivitätsumfrage verbinden. Ansonsten ist es nicht sinnvoll, nur die Leute, die nicht gezahlt haben, anzufragen. Magst du irgendwie, können wir die Aktivitätsumfrage dann da rausnehmen und einen anderen Antrag machen? Von mir aus kann man das gerne splitten. Ja, super. Ich würde auch ungern alle Mitglieder anschreiben, um ihnen zu sagen, schaut mal, ob ihr schon bezahlt habt. Und wenn nicht, dann zahlt doch bitte jetzt. Es war ja bloß ein, wenn es nicht geht, die gezielt anzuschreiben, dann lieber alle als hin. So habe ich es zumindest verstanden. Ja, ja, das habe ich auch so verstanden, aber dann würde ich eher sowas über die Info schreiben als sowas. Schreibi, magst du eben den Teil mit der Aktivitätsumfrage daraus in den Dummy-Antrag darunter packen? Yep. Danke. Der Antigraf möchte was sagen. Du müsstest dich aber entstummen. Macht Sinn, dankeschön. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann laufen die Buchungen auf das zentrale Beitragskonto so, dass sie also vom LAVO aus gesehen werden können. Die Buchungen auf das zentrale Beitragskonto vom LAVO gesehen, nein. Ich kann, wenn ein Mitglied mir sagt, dass es da bezahlt hat, kann ich auf das Mitglied gucken und schauen, ob es stimmberechtigt ist. Ich sehe nicht, wann die Zahlung eingegangen ist. Beziehungsweise ich kann auf das Mitgliedskonto gucken, dann, wenn es mir sagt, schau doch mal drauf, ich habe bezahlt, dann kann ich das sehen. Aber ich würde jetzt keine Benachrichtigung bekommen, dass da Geld eingegangen ist auf diesem Mitgliedskonto. Ah, okay, dann hat sich das nämlich erklärt. Danke. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich den Niki ist nochmal da. Ja, ich habe zu dem zweiten Teil, ihr habt das jetzt zwar gesplittet, aber ja zusammen besprochen, mit dem Anschreiben an die Mitglieder. Wir hatten das gleiche Thema ja schon mal vor der Wahl, wo das Thema kam, schreiben wir die nochmal an und ihr wolltet denen, glaube ich, irgendeinen Flyer und weiß ich nicht was zuschicken. Also ich würde das wirklich überdenken. Es gibt die wunderschöne Möglichkeit, sich in dieser Partei zu beteiligen, wenn man denn möchte, aber das ist ja keine Pflicht. Und die, die aktiv sein wollen, die sind aktiv. Und dass es Wahlen gibt, kriegt dann jeder politisch Interessierte auch mit. Und ich finde es immer nicht gut, wenn man so ein bisschen Druck ausübt. Also so kommt es halt vielleicht an. Sei doch mal wieder aktiv. Also ich würde mir da wirklich Gedanken drüber machen, manche Mitglieder wollen vielleicht einfach auch nicht aktiv da mithelfen. Ja, wobei für mich so eine Option in der Umfrage, weil ich keinen Bock habe, völlig in Ordnung wäre. Es geht ja nicht darum, den Leuten zu sagen, ey, beweg deinen Arsch und mach was, sondern zu fragen, also einfach zu fragen, was machst du aktiv? Man fragt dann ja nicht nur, bist du aktiv oder nicht? Sondern wenn, würde ich das auch nutzen, zu fragen, was machst du aktiv, um so eine Mitgliederbefragung zu haben? Das fände ich sehr interessant, muss ich sagen. Es geht im Sinne der Kommunalwahl ja auch darum, dass man keine Stimmen sammeln kann in Wahlbezirken, wo nicht einer auf dem Wahlzettel steht. Dafür muss der nicht mal Wahlkampf machen oder sich sonst irgendwie engagieren, aber es muss sich jemand bereit erklären, dass sein Name da auf dem Zettel steht. Und das ist zumindest etwas, worüber man jetzt anfangen sollte nachzudenken, ob man da in ein paar Monaten zu bereit ist. Und ja. Es gibt auch Mitglieder, die einfach mal gerne erinnert werden, weil sie in ihrem Alltagsstress überhaupt nicht daran denken, dass wir im nächsten Jahr Kommunalwahlen haben, auch wenn sie vielleicht politisch interessiert sind. Und auch mal gerne aufgefordert werden, etwas zu tun. Und es gibt tatsächlich Leute, die einfach nicht wissen, wohin sie überweisen sollen. Auch das ist der Fall. Die schon sehr, sehr, sehr lange Mitglied sind. Ja, sehr lange Mitglied sind und irgendwie zweckgebunden oder sonst was überweisen sollen und damit überfordert sind. Da gibt's echt eine Menge Leute. Solzken, du wolltest was sagen. Ihr habt gerade eben noch erwähnt, dass ihr in Erwägung zieht, auch eine Umfrage da einzubauen. Habe ich das richtig verstanden? Nicht da einzubauen. Wir wollten das als zwei getrennte Sachen zu haben. Deswegen haben wir den Antrag geteilt. Achso, okay, dann Entschuldigung. Was mir auffällt bei gewissen Umfragen, nicht jetzt nur hier im Land, aber in der gesamten Partei, manche Umfragen sind derart gestaltet, für meine persönlichen Begriffe zum Teil, dass sie schwierig auszuwerten sind und man den Mehrwert, den man da sich vielleicht erhofft, nicht mitbekommt. Also wenn ihr jetzt hier einen Umsetzungsverantwortlichen benennt, dann kann er sich auch gerne nochmal irgendwie nicht aufwenden oder vielleicht sollte ich, ich kann auch mal sonst so eine How-To-Umfrage oder was man da schon beachten sollte, weil ich bei einigen Umfragen auch vom Bund echt Bauchweh habe, wirklich. Sehr cooler Vorschlag, danke. Würdest du dich bereit erklären, die Umfrage zu gestalten? Schreibe, wolltest du das vorschlagen? Ja, Sonneken, sollen wir zusammen machen, so richtig schick, valide und so, du weißt schon? Bis wann soll denn das passieren? Ja, jetzt demnächst halt. Also wir haben keinen Termin in dem Antrag drin. Also schreibt mich bitte nicht als Umsetzungsverantwortlichen da mit rein, aber wenn Björn mich anschreibt, werde ich wohl meine Unterstützung nicht versagen. Auch das auf keinen Fall. Und ich gucke da auch gern drüber und wenn. Super, danke. Yeah, sehr coole Nummer. Björn, dürften wir dich als Umsetzungsbeauftragten einschreiben? Yes, dürft ihr. Ja, cool. Dann trag dich doch mal selbst als Durchführungsbeauftragten in den Antrag rein. Aber wir fangen mit dem Antrag davor an. Zahlungserinnerung. Da haben wir jetzt drüber diskutiert. Müssen wir da überhaupt was abstimmen? Weil. Also brauchen wir genauso wenig wie beim vorherigen. Können wir halt machen. Ja, da können wir einfach sagen, es ist behandelt und Steffi macht das, weil sie wollte es eh machen. So. Steffi mit Team macht das. Steffi mit Team macht das. Einspruch: Steffi mit Team macht das nur, wenn Steffi mit Team Daten hat. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das wissen wir doch, da haben wir doch eben drüber gesprochen. Und der Daniel hat gesagt, er kann uns da unterstützen, sobald ich mit den Buchungen up to date bin, kann er da kurzfristig uns aushelfen. Ja. Weil er da wohl jetzt auch Dinge kann. Gut, dann auch diese. Jetzt neulich noch jemanden mit reingeholt, der dann die Zugangsdaten hat aus der Schatzmeisterei. Das dürfte ja auch nochmal helfen, oder? Das weiß lesend. Ich noch nicht, das kann sein. Nee, lesen geht nicht. Oder? Nur. Die können auch Dinge tun in der Verwaltung, aber okay. Ob die das jetzt tun können, das wissen wir noch nicht. Oder ich weiß es zumindest noch nicht. Wir arbeiten dran, das rauszufinden. Wie auch alles klar. Zumindest bei unseren beiden Teams auf Prio 1 jetzt die ganzen Mitgliedsdaten glatt zu bekommen und dann funktionieren so Sachen auch ohne weiteres. Yay! Ja. Kommen wir zur Aktivitätsumfrage. Das möchte ich dann doch abstimmen. Durchführungsbeauftragter ist Schreibreform da eingetragen. Stopp. Den Antrag davor, setze ich ihn auf behandelt oder was trage ich da? Ja, behandelt. Dann kommen wir zur Abstimmung für den nächsten Antrag. Christian. Ja, bitte dafür. Ich bin auch dafür. Daniel. Ja. Frau Maja. Jo. Paki. Ja, dafür. Und die Steffi. Ebenfalls dafür. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich möchte dich bitte, Steffi, darauf hinweisen, dass die Erinnerungen an Bochum schon erfolgt sind. Ja, ich denke nicht, dass wir das dann selektieren werden. Einige haben mir ja schon mal erinnert und die sind, glaube ich, auch vor einiger Zeit dann schon mal gelaufen. Okay, nicht, dass es da Doppelungen gibt und die Leute irgendwie entnervt austreten oder so. Da habe ich nämlich auch schon gehört. Ja, wenn die nicht bezahlt haben und, Ja, okay, ja gut, wenn die bis dahin dann nicht bezahlt haben, dann kriegen sie halt nochmal eine Erinnerung. Das ist natürlich auch wieder wahr. Genau. Feini, damit sind wir bei den Beschlüssen durch. Wir kommen zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten LAV-Vorsitzung. Die ich jetzt kurz verlese. Da ist gar keine Ticketnummer dabei. Das ist ja lustig. Ach, das sind die Bonner Tickets. Das mache ich mal gesammelt. Wir hatten diverse Tickets aus Bonn, die nach Landesmitteln gefragt haben für Bonner Sachen. Bonn ist ein KV, deswegen haben wir all diese Tickets abgelehnt. Also ich erkläre jetzt nicht jedes dieser Tickets einzeln. Das ist ein KV. Wenn die haben Geldmittel, wenn sollen sie das aus KV-Mitteln bestreiten, wenn es nur für Bonn ist. Ich kann die Ticketnummern raussuchen nochmal. Entschuldigung, hab da jetzt brauchst irgendwie du drei nicht. Stück völlig vergessen. In Ordnung. Das war ja irgendwie ein Haufen von diesen Tickets. Ja, so, ich habe bei den ganzen anderen auch nicht. Nee, unten sind welche drin. Ich habe das nur bei den ersten, als ich die veröffentlicht habe, irgendwie nicht mit reingeschrieben. Aber da ich das Protokoll ja eh veröffentliche, mag ich das dann noch mit rein. Ja, bevor es ins Wiki geht, wäre cool, wenn du die noch reinpackst, die Ticketnummern. Dankeschön. Dann haben wir noch einen VKV-Finanzantrag zur Absicherung von Kosten eines Vortrags der Pico NRW in Hilden. Der wurde einstimmig angenommen. Ist ein VKV-Antrag. Ticketnummer 90492, Beauftragung Finanz Awareness Team. Es sind weitere Leute ins Finanzteam hinterher beauftragt worden. Bitte lösch. Nee, Beauftragungen sind ja eh öffentlich. Stehen auch im Wiki. Ja, eben, stehen im Wiki, die müssen nicht gelöscht. Ich bin nur immer so, sobald ich einen Namen in sowas lese, dann schreit etwas in meinem Hinterkopf Datenschutz. Ja, man sollte glauben, dass man in der Schatzmeisterei besser inkognito arbeitet, aber die Leute sind zu mutig und haben sich namentlich aufgeschrieben. Sehr schön. Ticketnummer 90559, VKV-Antrag Rhein-Kreis Neuss, Antrag für einen Stehtisch wurde einstimmig angenommen. Jetzt bin ich verrutscht. Sekunde bitte. Da, Ticketnummer 90553, Antrag auf Kostenübernahme für einen Fotohintergrund. Der Unterstrich, der immer so lieb ist und die Fotos für uns macht, braucht einen neuen Fotohintergrund, weil der einfach durch ist nach der langen Benutzungszeit. Kosten sind 41,65 Euro und es wurde einstimmig angenommen. Damit sind wir durch. Hat jemand der anwesenden Mitglieder Thema für Sonstiges? Ja. Die Steffi hat was für Sonstiges und die Niki, so wie es aussieht. Dann bitte jetzt einmal kurz nur die und die Solskin. Bitte einmal nur die Überschriften nennen. Danach gehen wir das durch. Steffi, du zuerst. Buchhaltung. Steffi möchte was zur Buchhaltung sagen. Niki? Rechenschaftsbericht. Rechenschaftsbericht und Solskin. Ja, da Niki das eine schon macht, ich hätte eine Frage zum zentralen Mitgliedsbeitragseinzug in Zusammenhang mit der Stimmberechtigung beim ersten Bundesparteitag im nächsten Jahr. Oh ja, schönes Thema. Können wir ja alles in einem fassen. Steffi, du hast einen sehr langen Redeslot und kannst was zur Buchhaltung, zum Rechenschaftsbericht und zum zentralen Mitgliedsbeitragseinzug und dem eventuellen Problem der Akkreditierung beim BPT Anfang Januar sagen. Ich muss mich korrigieren, nur Mitgliedsbeitragseinzug. Wir sind gar nicht im Zentralen drin, sorry. Ja, ja, okay. Nehmen wir zentral wieder raus. Ja, fangen wir einfach mit der Buchhaltung an. Rechenschaftsbericht. Ja, ich bin noch dran. Ich bin leider noch nicht geplant fertig geworden, auch wenn ich ganz viele Stunden damit verbringe und nächtelang buche. Wir haben es aber in greifbarer Nähe. Inzwischen sind quasi alle KVs eingebucht, auch heute der letzte mit Köln drin. Zumindest alle, deren Unterlagen mir vorliegen. Der letzte KV, der noch fehlte, der ist gestern eingetrudelt. Muss also noch gebucht werden. Ich muss jetzt noch die Umbuchungen machen und einige Korrekturen für den LV machen. Dann sind wir fertig. Deadline, ja, gab's schon. Die haben wir überschritten, aber wir arbeiten dran. Angereicht werden muss es spätestens bis zum Ende des Jahres. Soll nicht so sein, weil es muss ja vorher noch geprüft werden. Das zum Rechenschaftsbericht, dann zur Buchhaltung. Was ich unbedingt sagen möchte, also wir arbeiten wie wild an unserer Buchung. Ich habe ein großartiges Team aufgebaut inzwischen. Es wird auch immer größer, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch neue Zugänge für Sage beantragt. Ich bekomme jetzt Unterstützung, auch noch von der Nadja, die mir helfen wird, in Sage mitzubuchen, die vom Lukas da eingearbeitet wird, weil die da lokal ganz nah beieinander sind. Ich habe mir noch einige andere auf die Liste gesetzt, die ich jetzt bei unserem nächsten Treffen, nächste Woche Samstag, befragen werde, ob sie denn in Sage mit buchen möchten. Und auch da werde ich dann noch 1 bis 2 Zugänge beantragen. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich mir eine Deadline setze oder uns eine Deadline setze. Wir möchten bis spätestens Mitte Dezember auf einem aktuellen Stand sein mit der Buchhaltung. Und sollten wir das trotz der ganzen Manpower nicht schaffen, die wir uns jetzt ins Boot geholt haben, sehe ich mich wirklich gezwungen, einen Antrag zu stellen, einen externen Buchhalter kurzfristig zu beauftragen, der das Ganze einmal up-to-date bringt, weil wir mit allem Mann dann doch nicht hinterherkommen. Sind noch Fragen an Steffi? Ich habe noch was zu dem zentralen Mitgliedskonto und der Stimmberechtigung vergessen. Es war ja nicht zentral, sondern nur Mitgliedsbeitragseinzug. Ist ja nicht zentral dieses Jahr. Genau, Mitgliedsbeitragseinzug, das ist das, was ich eben so zwischendrin schon mal reingeschmissen hatte. Ich habe ja die Kontodaten aller unserer Mitglieder bekommen aus der Verwaltung und habe die weitergeleitet, sodass die importiert werden. Das heißt, dass auch der Landesverband jetzt in der Lage ist, alle Lastschriften quasi auf Knopfdruck zu ziehen und auch zu verbuchen und somit auch die Stimmberechtigung aller derer, die Lastschriften haben, schnellstmöglich zu gewährleisten. Und alle anderen, die überweisen, müssen wir dann natürlich manuell buchen. Das werden wir aber dann mit denen, die ich jetzt noch hinzubekommen habe, hoffentlich zeitnah hinbekommen. Ich empfehle jedem, der an NRW, also auf dem Konto NRW, weiterhin bleiben möchte, Lastschriftermächtigungen zu erteilen, dann sind wir einfach viel, viel schneller. Okay, sind von den beiden Fragenden, Solsken und Niki, noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Ich würde jetzt gerne nur zum Verständnis nochmal zurückfragen. Also es gab ja Anfang der Woche noch zwei KV, Duisburg und Bonn, die Unterlagen offensichtlich noch nicht eingereicht hatten. Das hat sich inzwischen erledigt. Ich weiß nicht, wie du auf Duisburg kommst, aber es war Bonn, ja. Wurde in der Bufo-Sitzung so genannt, deswegen komme ich da drauf. Gut, dann hat es sich aber vertan, weil Duisburg hat noch nicht mein eigenes Konto und die paar Rechnungen, die gelaufen sind, die hatte ich direkt hier und auch entsprechend gebucht. Alles klar. Solsken, sind deine Fragen beantwortet? Eine kurze Frage hätte ich noch. Wenn man ganz sicher gehen will, dass man da stimmberechtigt ist, weil es natürlich echt knapp ist mit den Tagen. Wir haben den 31. und der 1. sind beides Feiertage. Da wird also die selbst, ich weiß nicht, ob dann automatisierte Vorgänge bei einer Bank dann trotzdem passieren. Das sind da immer so eine komischen Schwebetage. Gesetzt den Fall, man entscheidet sich jetzt auf Basis dieser Tatsache, okay, ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag für 2014, lieber schon im Dezember 2013, würde das ja bedeuten, dass ihr Rechnungsabgrenzungsposten machen müsst und bla bla. Und wie viel Mehrarbeit ist sowas für euch in der Buchung? Das ist irre viel Mehrarbeit, aber nichtsdestotrotz werden auch wir, wie der Bund angekündigt, wir müssen dazu nur noch die E-Mail entsprechend rausschicken, die Lastschriften bereits zum Ende Dezember ziehen, sodass wir da auch in Time sind. Andernfalls haben wir auch da Probleme. Der Bund zieht, glaube ich, hat auch angekündigt, zum 27. Dezember schon die Lastschriften zu ziehen. Wir werden das genauso machen, müssen dann auch die Abgrenzung entsprechend fahren, aber das ist das kleinere Problem inzwischen mit Sage. Dann bin ich beruhigt und vielen Dank. Prima, damit sind wir mit den sonstigen Anträgen jetzt durch. Und können in den NÖ-Teil gehen. Ich glaube das alles noch nicht. Ich hab noch eine Anmerkung. Wenn das nicht klappt mit dem Stimmrecht auf dem BPT, Dölschner. Er heißt Florenz Dölschner. Dankeschön. Dann schließe ich den... Nein, stimmt gar nicht. Nächster Termin. Wir hatten gesagt, dass wir das jetzt... der X-Pack möchte noch was sagen. Kleine formale Frage, weil ich gerade vom LPT-Orga-Treffen komme. Ist in irgendeiner Weise geplant, die Position vom Ali auf dem LPT nachwählen zu lassen oder Nein. nicht? Gut. Danke. Also ist nicht geplant bisher. Hätte ja dann auch schon lange irgendwie ausgeschrieben sein sollen und Bewerbungsfrist ist zum Alter. Ich habe nachgefragt, ob die Frist überhaupt möglich gewesen wäre und das war zu knapp. Müssen wir ja auch nicht. Also die Beisitzer müssen wir nicht nachwählen. Es gibt ja nur zwei Posten, die nachgewählt werden müssten. Und insofern ist das alles nicht so tragisch. Wir kriegen es hin. Sollst du auch nochmal dazu? Ja, wir haben uns das eben, Entschuldigung, ich hatte gesagt, ich fragte auch, ob jetzt das Fuß gemacht. Wie ist denn das, also da steht ja auch in der Satzung, dass diese Aufgaben des ausgeschiedenen Mitglieds dann, sofern möglich, auf die anderen Mitglieder des Landesvorstandes mit übergehen. Und das nehme ich dann mal jetzt so, dass das für euch möglich ist. Wir haben ja eben schon zum Beispiel, war Ali Ansprechpartner für die Yuppies. Das haben wir ja eben schon neu vergeben an die Maya. Wir sind da dran, das geht, das ist auch möglich. Ich gucke gerade mal in die Geschäftsordnung, Momentchen. Also, der Aufgabenbereich von Ali war Aktivitätsbetreuung der Kreise. Ich glaube, das machen wir sowieso schon alle, also zumindest Christian und ich und Jens auch. Konfliktlösung, Request-Tracker machen wir auch schon alle. Unterstützung, Außenwirkung aufgrund von Bundesbeauftragung, gut, das hatte er natürlich speziell gemacht. Und Schnittstelle zu den Yuppies hat Maya jetzt übernommen. Insofern sind alle Aufgabenbereiche von ihm eigentlich abgedeckt. Gut, dann der nächste Termin. Wir hatten jetzt das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir nächste Woche eine Sprechstunde machen wollen und übernächste Woche erst wieder eine Vorstandssitzung. Bleibt es dabei? Frage ich mal meine Kollegen. Ja. Also ich möchte... Ja, Steffi? Ja, also spricht nichts dagegen, um jetzt deine Frage noch zu Ende zu führen. Ich habe ja nächste Woche Mittwoch die Schatzmeister-Sprechstunde und ich denke, es wäre ganz schön, wenn sich dann noch ein Vorstandskollege mit dazugesellen würde, sodass wir das dann für nächste Woche so machen. Okay. Da ja eh geplant war, dass wir das, glaube ich, Vorstand mit Schatzmeisterei, also halt einer meiner Kollegen mit mir, dann gemeinsam macht. Wann ist das? Mittwochabend, ne? Ja, genau. Das Wer ist geht dazu? Der 9. Puh. Ich könnte dabei sein. Christian. Mhm. Super. Dann sind Christian und Steffi dabei. Wäre super, korrigierst Christian, du danke. Noch das? Weil ich habe am 8. und am 10. schon was. Dann bitte noch einmal im Protokoll korrigieren. Achso, ist schon. Damit wäre die nächste Vorstandssitzung am 17.10. um 20.30 Uhr. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen fürs Protokoll, ihr findet uns in der Schatzmeister-Sprechstunde. Genau. Die Sprechstunde steht nämlich auch im Protokoll. Das ist übrigens nicht der 10.10., sondern der 9.10. Stein. Dankeschön. Damit schließe ich wir werden gelobt. Das muss noch mit in die Sitzung. Dankeschön. Oh. Ui, wir werden geflauscht. Danke zurück. Yeah. Wir werden sogar in rosa geflauscht. Dankeschön. Das ist lila, oder nicht? Bei mir ist das rosa. So, ich bin aber auch ein Mann, ich darf das sagen. Sexismus, yay. Yeah. So, damit schließe ich jetzt den öffentlichen Teil der Landesvorstandssitzung um 21.56 Uhr und wir begeben uns in den nicht öffentlichen Teil. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden, bedanke mich bei den Antragsteller und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.